Hallo Schülerinnen, Schüler und Erstwähler. Sicherlich habt auch ihr euch in der letzten Zeit mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was bzw. wen soll ich eigentlich wählen. Vielleicht habt auch ihr schon in der Schule, zu Hause oder mit Freunden darüber gesprochen. Wir, die NPD, hat auch dieses Jahr wieder eine CD zusammengestellt, wo ihr einmal etwas anderes hören könnt. Lieder bzw. Texte, die vielleicht auch eure Zustimmung finden werden. Bis jetzt sind alle Versprechen, die bei den letzten Wahlen ausgesprochen wurden, vom Winde verweht worden. Auch euch sollten die Wahlen interessieren, denn ab dem 16. Lebensjahr habt ihr das Recht mitzubestimmen, welcher Partei bzw. welchen Menschen ihr eure wertvolle Zukunft anvertraut. Eine Zukunft, welche für euch von großer Bedeutung ist. Seid ihr es nicht auch satt, auf dem Schulhof zu stehen und von Migranten angepöbelt zu werden? In eurem eigenen Land von euren Straßen, Treffpunkten oder aus euren Häusern vertrieben zu werden, weil es nicht euer Revier ist? Mädels, seid ihr es nicht leid, als minderwertig angesehen zu werden? Wollt auch ihr unterdrückt werden oder euch sogar verhüllen müssen? Aber nicht nur diese Themen sollten nun endlich einmal angepackt werden. Was ist mit den Kindern, Jugendlichen, vielleicht betrifft es sogar dich, welche häuslicher Gewalt von der eigenen Familie ausgesetzt sind? Was ist mit denen, welche misshandelt im Straßengraben aufgefunden werden? Was ist mit den Opfern und deren Familien? Es kümmert die derzeitigen Politiker einen Dreck. Und damit nicht genug, werden die Täter zu Opfern gemacht und bekommen Therapien verschrieben, welche es ihnen erlauben, bei manchen dauert es kein Jahr, wieder frei zu sein. Freiheit, was für sie nichts anderes bedeutet, als wieder auf die Jagd gehen zu können. Was ist eigentlich mit den Drogentoten, welche von vermeintlich netten Leuten lustig aussehende Tabletten oder andere Substanzen fürs erste Geschenk bekommen, um sie letztendlich als Neugründe zu werben? Oder denen, welche nach einer Mutprobe oder Aufnahmeprobe ins Koma fallen, da sie sich mit hochprozentigen ins Abseits geschossen haben? Dann heißt es wieder, Jugendlicher liegt nach Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Denkst du, es ist Spaß, sich den Magen auspumpen zu lassen? Was ist mit all den Opfern? Wer hilft ihnen? Lass es dir einmal durch den Kopf gehen. Was wäre, wenn du eines dieser Opfer wärst? Wahrscheinlich hast auch du schon einmal gesagt bekommen, scheiß Nazis, die sind alle dumm und ungebildet. Und sehr wahrscheinlich wird dir oft etwas von Toleranz erzählt. Aber wie kann ein Mensch anderen etwas über Toleranz erzählen, wenn diese selbst die Bedeutung nicht kennen? Denn wenn sie dieses täten, würden sie auch anderen, der ihre Meinung akzeptieren und vor allem tolerieren. Dies ist nur ein Beispiel von vielen, welche erkennen lässt, wie sie sich selbst widersprechen. Möchtest nicht auch du einen Ort für dich und deine Freunde, wo ihr eure Freizeit im Warmen und Trockenen verbringen könnt? Einen Ort, wo ihr nicht vertrieben werdet? Einen Ort, wo ihr die Wörter, der sich dort aufhaltenden, verstehen könnt? Einen Ort, wo ihr Mädels sich nicht vor voreingenommenen Jungen fürchten müsst, nur weil ihr eure Freizeit nicht im Verborgenen Verhüllten verbringt? Hör dir einmal die Lieder, welche auf dieser CD sind, genau an. Bestimmt wirst du dir dann auch einige Fragen stellen. Vielleicht hast du auch einige an die NPD oder JN. Dann habe den Mut und informiere dich. Auf dem Umschlag findest du einige Kontaktinformationen, an die du dich wenden kannst. Lass dich nicht unterdrücken, sei stark und habe den Mut, deine Meinung auszusprechen und vor allem deine Fragen zu stellen. Wenn du deine Augen offen hältst und lernst, nicht nur zuzuhören, sondern auch mitzudenken, wirst auch du erkennen müssen, dass die BRD, das heutige Deutschland, nur auf Lügen von überbezahlten, sich nicht für das eigene Volk, geschweige denn für die Jugend interessierender Politiker aufgebaut ist. Politiker, welche sich lediglich um ihre eigenen Sorgen oder der Sorgen anderer Länder und anderer Völker kümmern. Lass dich nicht kleinreden, denn eines lernen wir alle schon sehr früh in der Schule. Die Gedanken sind frei. Lass auch du dir deine nicht in Kerker einschließen.